Vier Ecken, zwei Elber meldet sich zurück. Allerdings mal wieder, muss man sagen, nur mit einem Solo-Podcast, ohne Chris, ohne Pocho. Und das liegt nicht daran, dass ich die beiden nicht dabei haben möchte. Nee, ich sitze jetzt hier gerade so rum, hab ein bisschen Zeit und meine Gedanken kreisen die ganze Zeit um ein ganz entscheidendes Thema. Das ist natürlich der VfB Stuttgart und die zwei letzten Bundesligaspieltage in dieser Saison 2015-2016. Für den VfB geht es wirklich um alles. Ich gehe davon aus, dass Stuttgart Minimum ein Spiel gewinnen muss, um zumindest noch den Relegationsplatz zu erreichen, vielleicht sogar dann Platz 15, vielleicht ist da noch was möglich, aber realistisch betrachtet muss Stuttgart entweder Mainz schlagen oder Wolfsburg und dann müssen wir hoffen, wenn sie 4 Punkte holen, sieht es glaube ich gar nicht so schlecht aus, bei 6 Punkten sind wir glaube ich durch, aber die Vorzeichen sind ja nun wirklich nicht besonders gut. Es hat sich irgendwie angedeutet in den letzten Wochen, dass der VfB von allen Teams, die da unten drinne stehen, wirklich das Team ist, das die schlechteste Form vorzuweisen hat. Ich würde aktuell sogar Hannover leicht stärker einschätzen, die so ein bisschen, glaube ich, jetzt sich mit ihrem Schicksal abgefunden haben. Die Saison ist ja gelaufen, sind abgestiegen und jetzt geht's halt daran, schnell wieder aufzusteigen. Sprich, die sind vermutlich noch ein bisschen lockerer als die Spieler des VfB Stuttgart. Ja, was würde ich jetzt hier eigentlich in dieser kleinen 4-Ecken-2-Elber-Folge sagen? Eigentlich wollte ich sie übertiteln, vielleicht mache ich das auch noch, das weiß ich nicht, mit ein Podcast an die Spieler des VfB Stuttgarts. Ich weiß nicht, ich habe mir das letzte Spiel jetzt gegen Bremen angeguckt, in einer kleineren Runde mit zwei Freunden und wir waren eigentlich alle verblüfft, wie schwach Stuttgart gespielt hat. Denn natürlich, das 6:2 war ein Spektakel, das war auch, bin ich ganz ehrlich, obwohl ich ein Hardcore-VfB-Fan war, war es ein geiles Spiel zum Angucken. Ja, es macht einfach Spaß, solche Spiele zu sehen. Natürlich macht es keinen Spaß, wenn du dann letzten Endes Fan der Mannschaft bist, die nur 2 Tore schießt bei so einem Spiel. Aber das, was uns halt auch aufgefallen ist, war, dass Bremen jetzt nicht unbedingt die Übermannschaft war. Ja, die waren jetzt nicht so stabil in der Defensive und so kreativ in der Offensive, dass man das 6:2 erklären könnte. Vielmehr war es, dass Stuttgart einfach unfassbar schwach war. Vor allem natürlich in der Defensive. Das ganz große Problem meiner Mannschaft schon seit Monaten, seit Jahren, muss man fast schon sagen. Sie kriegen es da einfach nicht so richtig gebacken. Letzte Saison hatten sie da schon Probleme. Dann geht noch der beste Abwehrspieler, den sie hatten, mit Antonio Rüdiger. Und er wird nicht adäquat ersetzt. Es wird in der Winterpause der Barba-Transfer getätigt, der aus meiner Sicht Sinn macht. Das ist ein junges, verheißungsvolles Talent, das allerdings sich dann schnell verletzt hat. Und jetzt so richtig wissen wir gar nicht, wie gut er ist. Jetzt hat er 2 Spiele mal gespielt. Im letzten Spiel, ja, da gab es halt Licht und Schatten. Ich kann jetzt nicht dieses tolle Hackentor gegen Bremen heranziehen und sagen, dass das ein guter Spieler ist für den VfB, denn die Fehler, die er in der Defensive gemacht hat, die waren jetzt auch nicht besonders gut. Also da kann er von mir aus 4 Hackentore schießen, wenn er da solche Böcke regelmäßig schießt, wie vor dem, was war das, vor dem 2:1 oder vor dem 3:1, sei es drum, dann hilft er dem VfB jetzt nicht sonderlich weiter. Aber ich kann jetzt nicht darüber sprechen, wie gut er wirklich ist. Ich habe ja gar keine Trainingseindrücke von dem Spieler. Ich wollte einfach nur mal anmerken, dass ich die Idee, dass man Federico Barba einfach bis zur Sommerpause ausleiht, dann weiter darüber entscheidet, ob man ihn behalten möchte oder ob man ihn wieder nach Italien schickt. Das finde ich ist ein richtiger Weg gewesen, gerade mit einem jungen Spieler. Und der VfB kann ja wirklich nicht aus dem Vollen schöpfen. Sie haben einfach das Problem, dass selbst ja mittelmäßig gute Innenverteidiger mittlerweile so viel Geld geboten bekommen von anderen Clubs, dass so ein VfB, dessen Kassen jetzt nicht übervoll sind und perspektivisch ja eher untere Tabellenregion, wenn nicht sogar zweite Liga anpeilen muss, dass sie da halt einfach schwierig, wirklich gute, verheißungsvolle Talente sich zulegen können. Deshalb, ich sag's nochmal, fand ich das mit Barba gar nicht so blöd. Ja, zurück zu diesem Bremen-Spiel. Wie gesagt, Bremen wirkte auf uns jetzt nicht wie die Mannschaft, die man nicht schlagen könnte. Aber es war halt wirklich so, dass Stuttgart insgesamt so gespielt hat, und das ist hier gleich meine erste Headline sozusagen, wie der Trainer an der Außenlinie agiert, muss man sagen. Ich finde, denn da fängt es so ein bisschen für mich an, Jürgen Gramny, ja, ist wahrscheinlich ein sausympathischer Typ, aber emotionsmäßig ist es dann eher doch so Sonderschule, würde ich mal sagen. Also das ist wirklich in der aktuellen Situation, glaube ich, irgendwie schwierig, wenn du da so einen emotionslosen, so wirkt er auf mich jedenfalls, emotionslosen Typen stehen hast. Das absolute Gegenbeispiel ist vielleicht jetzt mit aktuellem Bezug Diego Simeone von Atletico Madrid, der da jedes Mal im Endeffekt direkt mit Fackeln und Morgensternen am Spielfeldrand bewaffnet steht und seine Spieler die ganze Zeit anfeuert wie so ein Geisteskranker und dann auch mal dem eigenen Trainerstab noch mit dem Morgenstern eine mitgibt, wenn es nicht nach seiner Pfeife läuft. Das ist vielleicht genau das Gegenteil von Jürgen Gramny, aber vielleicht ist es genau das, oder was heißt nicht vielleicht, aus meiner Sicht ist es genau das, was so eine Mannschaft wie der VfB aktuell braucht. Denn ich bin der Meinung, dass bis heute die meisten Spieler einfach nicht akzeptieren wollen, dass sie da unten drinne stehen. Also fast jeder Spieler, so kommt's mir vor, geht von sich selber aus, dass er eigentlich da gar nicht hingehört. Also sprich in eine Mannschaft, die um den Abstieg mitspielt. Ich glaube, dass viele Spieler beim VfB wirklich felsenfest davon überzeugt sind, dass sie mindestens Euroleague-Kaliber sind, wenn nicht sogar Champions-League-Spieler werden könnten, so wie in Kostic. Und ich glaube, dass das im Abstiegskampf immer gegen dich spricht, wenn du die Situation nicht 100% annimmst. Ja, und ich glaube auch, dass das in den Vorjahren, als Stuttgart ja auch unten drin stand, schon ein Problem war. Aber dann hast du da den Knurrer von Kerkrade, der dir einfach mal sagt, dass du ein bescheuerter Affe bist, wenn du jetzt nicht deinen Arsch hochkriegst und so. Und diese Reize, die er da setzt, ja, das muss man jetzt nicht gut finden, aber die sorgen, glaube ich, dafür, dass die Spieler vielleicht wachgerüttelt werden. Und aus meiner Sicht fehlt das jedenfalls nach außen hin in der aktuellen Phase. Ja, was dann auch nochmal exemplarisch ist, ist nach der Niederlage gegen Dortmund, dass Robin Dutz sich hinstellt und sagt, ja, ist sofort vergessen, diese Niederlage, sprechen wir nicht mehr drüber, jetzt zählt alles nur noch in Bremen. Das ist das, auf was wir uns vorbereiten. Ich möchte im Endeffekt keine Fragen zum Dortmund-Spiel beantworten. Dabei muss man darüber sprechen, ja, weil es war jetzt nicht so, dass Dortmund auch ähnlich wie jetzt Bremen da Fußball gespielt hat, gegen den man keine Chance gehabt hätte. Es war einfach so, dass es qualitativ nicht gereicht hat. So, und wenn ich jetzt ein Spieler bin, der von sich selber ausgeht, ich kann nächstes Jahr Champions League spielen, mindestens Euroleague, ja, dann frage ich mich halt, wie kann das sein, dass es qualitativ nicht reicht? Dann kann es ja nur noch an der Einstellung liegen oder an der Taktik. Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, kann man auch drüber reden. Ist das die richtige Taktik? Ist das nicht? Von außen immer ganz schwer zu beurteilen, weil man müsste ja im Training erstmal sehen, was die Jungs da so fabrizieren. Ja, ich kann ja immer nur mit dem handhaben oder mit dem arbeiten, was ich so bei Spielen sehe. Und da fehlt aktuell jegliche Qualität im Offensivspiel. Defensivspiel, haben wir schon gesagt, das ist wirklich ein Kraus. Da wüsste ich auch überhaupt nicht, wen ich da jetzt einwechseln würde oder austauschen würde, damit es besser ist. Aus meiner Sicht ist Niedermeier, das ist ein Witz. Also ich habe nicht verstanden, wie man den so hochjubeln konnte zu Beginn dieser Rückrunde. Ich sehe es wirklich da wie Alexander Zorniger, der gesagt hat, den kannst du in der Bundesliga eigentlich nicht spielen lassen. Und das ist auch meine Meinung. Ich meine, das ist ja nicht schlimm. Das ist ein guter Fußballer, der in der zweiten Liga mit Sicherheit den ein oder anderen Erfolg einheimsen könnte. Ja, aber für mich ist das halt kein Bundesliga oder kein Innenverteidiger, der Bundesliga-Qualität hat. Das ist er definitiv nicht. Mag sein, dass der mal ein paar Tore geschossen hat und dass er kopfballstark ist. Das glaube ich. Ich meine, bei der Größe sollte das auch sein, sonst wäre es wahrscheinlich selbst in der zweiten Liga eng für ihn. Aber das ist ein extremer Schwachpunkt in der Defensive. Und er ist mehr oder weniger da hinten so der Denker und Lenker. Ja, muss ich fast selber lachen. Und ich glaube, wenn du dann als Abwehrkette da um so einen Spieler herum dich positionieren musst, fühlst du ja auch nicht diese Sicherheit, die du vielleicht brauchst, gerade in so Situationen wie vor dem, ich habe es ja vorhin angesprochen, 2-1 oder 3-1, als Barber da den Ball so blöd über Tüton lupft. Also das spielt, glaube ich, alles so ein bisschen mit rein. Das ist schon ein Unterschied, ob da hinten ein hochwertiger, erfahrener Innenverteidiger steht, der dir in den richtigen Momenten dann auch mal den Arsch aufreißt und gleichzeitig mit guten Leistungen in wirklich heiklen Situationen dafür sorgt, dass das auch deine Sinne schärft, weil du willst ja nicht hinter ihm abfallen, ja. Also das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt, dass der VfB keinen, ich will noch nicht mal gut sagen, aber mittelmäßig guten Innenverteidiger hat. Das ist wirklich ein Problem. Da mache ich mir große Sorgen, auch mit Hinblick auf die nächsten beiden Spiele. Ja, wenn wir schon bei Innenverteidiger sind, können wir auch noch ganz kurz Przemyslaw Tüton ansprechen. Auch da frage ich mich, wie kann es sein, dass der gute Mitch Langerak nicht eine Chance bekommt, mal von Anfang an zu spielen. Es ist ja jetzt nicht unbedingt so gewesen, dass der VfB seine Gegner selbst im Falle eines Sieges, ja, in der eigenen Defensive im Griff gehabt hat. Also sie hatten ja weiterhin das Problem, dass sie immer sehr, sehr viele Gegentore bekommen haben. Und sehr, sehr oft sah auch Przemyslaw Tüton nicht so gut aus in diversen Situationen, wo er Gegentore gefangen hat. Und das ist auch so ein Punkt, da würde ich jetzt einfach mal verlangen von einem Trainer, dass er vielleicht den perspektivisch gesehenen Torhüter eher mal reinbringt, weil schlimmer, glaube ich, wird's nicht kommen. Also wir kriegen fast jedes Mal 3-4 Tore oder sogar mehr. Ich glaube nicht, dass es jetzt unter Mitch Langerak dann auf einmal 8 wären. Natürlich, der war lange verletzt und ich glaube auch da, dass ich jetzt einfach nur so aus dem Bauch heraus diese Anregung geben kann, weil ich habe ihm natürlich jetzt nicht irgendwie im Training über die Schultern schauen können und kann es nicht einschätzen. Vielleicht hinkt er auch wirklich meilenweit hinterher und es würde überhaupt keinen Sinn machen, ihn zu bringen. Aber trotzdem ist das für mich auch eine Überlegung. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Tüton sagt, ich gehe weg hier, ich möchte woanders spielen, ich möchte nicht in der zweiten Liga spielen. Und bei Mitch Langerak könnte ich mir vorstellen, dass er genau das tun wird. Und wie gesagt, auch perspektivisch ist das der Torwart, der, glaube ich, noch länger beim VfB zwischen den Pfosten stehen wird. Das ist einfach auch nur so ein Bauchgefühl. Also das ist auch so eine Position, unter der wir so ein bisschen leiden. Die Torwartposition. Der Ulreich hat ein größeres Loch gerissen, als ich das dachte. Das muss ich jetzt auch mal an der Stelle sagen. Ich fand es nicht so schlimm, dass wenn Ulreich zu den Bayern geht, habe ich mir gedacht, ja gut, frischen Wind. Die Mannschaft wirkte eh irgendwie so emotionslos. Und ich habe mir gedacht, das kann eigentlich nie schaden, wenn du da ein paar neue, frische Spieler mit reinholst, die einfach mal wieder ein bisschen für neuen Wind, frischen Wind sorgen. Und ja, leider hat sich dann Mitch Langerak relativ früh oder gleich zu Beginn der Saison verletzt und ist nie so richtig wieder in Gang gekommen. Hoffen wir mal, dass sich das für die neue Saison, ob jetzt erste oder zweite Liga, ist mir eigentlich egal, anders verhält und er dann als unsere Nummer 1 auflaufen kann. Da würde ich mich natürlich drüber freuen. Spieler, die frischen Wind reingebracht haben, das gab es auch in dieser Saison, allerdings erst in der Rückrunde, und das ist natürlich Kevin Großkreutz. Und ich bin wirklich aus dem Häuschen, was der Junge da so abliefert. In Interviews, ich meine jetzt nicht nur seine Twitter-Kommentare oder Facebook-Posts oder weiß der Kuckuck, sondern insgesamt, das ist wirklich ein Typ, der genau das macht, was dem VfB schon lange abgeht. Nämlich einfach mal Herz, Emotionen, Kampf uns Fans rüberzubringen. Ja, der ist noch nicht mal ein halbes Jahr hier und er ist schon die größte Identifikationsfigur dieses Vereins. Das ist so. Das ist der Spieler, der für mich aktuell für den VfB steht, für Hoffnung, für das Ziel erste Liga. Ein Spieler, der hier irgendwie 7 oder 8 Spiele gemacht hat für uns. Das ist der große emotionale Leader. Da denke ich mir so, das kann es einfach nicht sein. Und dann ist genau das, also richtig, was ich über Jahre gepredigt habe, wir brauchen solche Spieler in Stuttgart. Ja, also nicht nur in Stuttgart, die brauchen alle Bundesliga-Vereine brauchen solche Spieler. Spieler, die müssen noch nicht mal qualitativ die geilsten Spieler sein, die es auf dem Markt gibt, oder auch nicht die halbgeilsten Spieler, aber sie müssen einfach diese Galligkeit rüberbringen, ja, diesen unbedingten Willen, etwas zu schaffen, ob möglich oder unmöglich, egal, ich möchte das sehen. Und vor allem, wenn ich da unten drinne stehe, dann, wenn es schon nicht läuft, dann will ich einfach sehen, dass die da wirklich auf dem Platz sich so den Arsch aufreißen, dass da hinten das Blut rausläuft aus der Kimme. Also das möchte ich einfach von so einem Spieler erwarten, und das bringt mir sonst keiner rüber. Das kann natürlich auch gut sein, dass es daran liegt, dass einige Spieler geistig schon den Verein verlassen haben. Man darf einfach nicht vergessen, ja, also so ein Didavi ist weg. Ich möchte jetzt nicht alles nur auf Daniel Didavi schieben, aber so ein Didavi geht nach Wolfsburg, ist mit Sicherheit nicht mehr ganz so mit den Gedanken beim VfB Stuttgart. Ich meine, er muss die Suppe nicht auslöffeln, die er jetzt vielleicht anderen Spielern einbrockt. Ein Kostic wird sich damit auseinandersetzen, den Verein zu verlassen. Sollte der VfB absteigen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ein Werner den Verein verlassen wird. Harnik, da läuft der Vertrag aus. Bei Niedermeyer läuft der Vertrag aus. Gentner ist nicht mehr der Jüngste. Bei Gentner, da mache ich mir keine Sorgen, dass es da von der Einstellung her nicht passen würde. Niedermeyer habe ich gesagt. Ich glaube auch, dass Florian Klein ein bisschen enttäuscht ist aktuell, dass er seinen Stammplatz nach eigentlich, sag ich mal, jetzt nicht ganz so schlechten Leistungen direkt verloren hat an Kevin Großkreuz. Insua wird auch ein Spieler sein, der nicht mit in die zweite Liga geht. Sprich, es kann natürlich auch sein, dass die anderen Spieler einfach nicht so, dass denen das irgendwie alles nicht so sehr ans Herz geht. Ja, und so ein Großkreuz ist dann vielleicht emotionaler und ja, hat sich hier so viel davon erhofft, zum VfB zu gehen und möchte einfach jetzt auch sich selber und auch den Fans beweisen, dass der Verein mehr kann, als um den Abstieg jedes Jahr mitzuspielen. Ja, ja, deswegen, das ist eigentlich meine Forderung, das wollte ich jetzt hier mit diesem Podcast, ich meine, kein VfB-Spieler wird diesen Podcast hören, dennoch, das wollte ich jetzt einfach mit dieser Podcast-Folge ausdrücken. Ich wünsche mir einfach, dass jeder Spieler, der da am Samstag diesen und nächsten auf dem Platz steht, unbarmherzlich kann ich das sagen. Also, ja, also diese wirklich diese unbarmherzige Galligkeit, dass sie wirklich nichts zulassen, dass sie mit dem Messer zwischen den Zehen da über den Platz rennen, dass jeder Spieler das verinnerlicht und sich den Arsch aufreißt, 90 Minuten, insgesamt 180 Minuten noch in dieser Saison, und dann können sie hingehen, wo der Pfeffer wächst. Alles völlig in Ordnung und nachvollziehbar, ja. Sie sind keine Leibeigenen, und wer keinen Bock mehr hat auf den VfB, der kann gehen. Ist alles völlig in Ordnung. Aber für diese Spielzeit, für die letzten 180 Minuten, für das Überleben dieses Vereins, verlange ich wirklich komplette Hingabe. Denn dieser Verein hat diese Spieler fürstlich entlohnt. Und es sind noch zwei Spiele, die sie für diesen Verein tätigen müssen. Oder von mir ist auch noch mehr, wenn sie dann beim VfB bleiben. Aber selbst dann kann ich nicht nachvollziehen, wie man sich so ergeben kann, wie im Spiel gegen Bremen. Ja, sowas, so eine Leistung ist unerklärlich und auch unverzeihlich eigentlich, ja. Das erwarte ich einfach jetzt von jedem Spieler, dass er so spielt, dass man, ähnlich wie die Bayern gegen Atletico, dass man ihnen danach keinen Vorwurf machen kann. Ja, also, dass man nicht danach sagen kann, ey, ihr müsst euch mal auch noch am Riemen reißen, jetzt gegen Wolfsburg oder weiß der Kuckuck. Nein, ich möchte da wirklich danach, nach diesen zwei Spieltagen sagen können, wir haben alles probiert an den letzten zwei Spieltagen, aber es hat halt nicht mehr gereicht. Die Katze ist vorher in den Brunnen gefallen, sozusagen. Das ist das, was ich verlange von jedem Spieler. Und ich hoffe, dass die Mannschaft endlich eine Reaktion zeigt gegen einen sehr unangenehmen Gegner. Gegen Mainz haben wir uns immer schwer getan. Das wird kein leichtes Spiel. Aber ja, da muss man jetzt einfach durch. Und ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt, die meisten Spieler beim VfB oder viele Spieler gehen davon aus, dass sie zu höheren Berufen sind und eigentlich da unten nicht hingehören. Jetzt können sie sich dann mit einer Mannschaft messen, die vielleicht nicht da oben hingehört, wo sie aktuell sind, so im Verständnis von vielen, aber eben da oben sich hochgekämpft haben. Denn bei Mainz passiert viel auch mit Kampf und mit Einstellung. Und genau das ist das, was wir brauchen, wir der VfB, um am Samstag 3 Punkte gegen Mainz zu holen. Und das wird ein extrem hartes Stück Arbeit. Ich habe aber die Hoffnung, dass es irgendwie klappt, dass Stuttgart sich da irgendwie durchwurstelt. Die Frage ist halt, was sind dann die Konsequenzen, die gezogen werden müssen, sollte Stuttgart nicht absteigen, sollte Stuttgart absteigen. Aus meiner Sicht ist Robin Dutt nicht haltbar, und das liegt jetzt nicht daran, dass er vielleicht mit dem VfB absteigen würde, sondern ich weiß, es passiert bei anderen Vereinen auch, aber es ist mir egal, andere Vereine sind nicht mein Verein. Für mich ist es absolut nicht nachvollziehbar, wie ich einen Trainer verpflichten kann, einen Alexander Zorniger, der für einen gewissen Fußballstil steht. Man weiß einfach, wenn ich den Zorniger hole, dann ja, geht's nach vorne. So, man weiß auch, okay, defensiv haben wir große Probleme und wir haben uns nicht verbessert. Wenn ich diese zwei Aspekte herannehme, dann da ist mir das ein absolutes Rätsel, wie man nach irgendwie 9 Spieltagen zu dem Entschluss kommen kann. Also es klappt überhaupt nicht mit dem Zorniger. Was der Zorniger gemacht hat, ist das, was der Zorniger immer macht. Er lässt offensiv spielen und er hat die Mannschaft hat gut gespielt, das muss man ja auch mal sagen. Die haben ja wirklich dann die ersten 3-4 Spiele Riesenpech gehabt. Ja? Oder Unvermögen, kann man ja auch sagen. Ist ja, ist einfach so, wenn du so eine schlechte Abwehr hast, musst du versuchen, extrem viele Tore zu schießen. Wenn du deine Chancen nicht reinmachst, so war es am Anfang beim VfB, da kassierst du halt immer deine 2-3 Treffer und verlierst dann dadurch die Spiele. Ist ja ganz klar. So, aber insgesamt hat die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht gehabt und man hat gemerkt, ich glaube auch, dass das Robin Dutt wollte, dass diese Mannschaft einen offensiveren Spielstil pflegt und einfach wieder schönen Fußball zeigt. Ja, jetzt ging das aber nicht auf, weil die Stürmer oder auch die Mittelfeldspieler und auch die Abwehrspieler nicht getroffen haben vorne. Und das ist natürlich immer schwierig, jetzt da dem Trainer die Schuld in die Schuhe zu schieben. Man kann natürlich sagen, er hätte vielleicht von seiner Art und Weise irgendwann mal von dem hohen Ross runtersteigen müssen, jetzt zorniger, ja, hat er nie gemacht. Allerdings warum? Das ist sein Charakter und er macht sein Ding und er zieht sein Ding durch, ist sich dann niemals irgendwie, es ist immer er geblieben, es war immer derselbe Typ und ja, das ist seine Philosophie, Fußball spielen zu lassen und alles andere wäre halt nicht zorniger. Und ich kann verstehen, dass er dann sagt, ja gut, dann lassen wir es halt und tschüss. Und man sieht ja, zu was es geführt hat. Also die Schwachstellen, die Alexander Zorniger im Vorfeld benannt hat und erkannt hat, das sind genau die Schwachstellen, die uns jetzt aktuell die Punkte gekostet haben. Schönen Gruß an Herrn Niedermeyer, ja, der dann in einer Phase, wo er mal 2 gute Spiele zeigt, sich erstmal hinstellt und sich auskotzt über den Trainer. Der hat jahrelang nur Scheiße gespielt und dann trifft er mal 2-mal hintereinander und macht einen dicken Max und dann reißt die Fresse auf. Ja, das ist natürlich auch charakterlich äußerst fraglich, ja. Wenn ich über Jahre hinweg eine Scheißleistung bringe beim Verein und dann wirklich in dem Moment, wo ich wirklich wie so ein blindes Huhn Korn finde, sofort mich hinstellen. Guck mal, ich hab schon immer gesagt, ich finde alle Körner. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich bin's. Der Niedermeyer legt mir ein Korn hin, ich find's. Ja, um jetzt mal in diesem Wortspiel zu bleiben. Und Robin Dutt hat diese Verpflichtung getätigt und er hat auch Alexander Zorniger danach wieder entlassen. Und dann Jürgen Gramny verpflichtet, ein Trainer, der es unter Umständen schafft, 2-mal mit einer Mannschaft in einer Saison abzusteigen. Zuerst hat er den VfB 2 in den Tabellenkeller der 3. Liga geführt. Da hat dann sein Nachfolger ihn auch nicht herausführen können. Dementsprechend ist der VfB schon letzten Spieltag abgestiegen. Und sollte ihm das jetzt auch noch mit der ersten Mannschaft gelingen, dann herzlichen Glückwunsch. Und aus meiner Sicht ist Robin Dutt dann auf ganzer Linie gescheitert. Weil ich wüsste jetzt keine Erfolge, die er vorzuweisen hat. Ja, transfertechnisch, jetzt kann man natürlich sagen, der Großkreuztransfer, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt diesen Transfer zugute halten will. Also Robin Dutt ist für mich, also eigentlich muss die Zeit für ihn zu Ende sein beim VfB, wird sie aber nicht. Stuttgart ist immer ein Verein, der sich immer so ein bisschen schwer tut mit Veränderungen, mit bitter nötigen Veränderungen, muss man allerdings sagen, die wirklich schon lange nötig sind. Denn das ist auch nochmal so ein Punkt, der Verein macht schön die Traditionswelle, wir sind Traditionsverein, Traditionswappen, alles so wie früher, pipapo, aber in der Führung setzen sie nicht so sehr auf Tradition. Also Tradition bedeutet für mich nicht, dass da ein Präsident sitzt, der sagt, ich finde den VfB total toll und ein Manager, der irgendwann mal in Stuttgart aufgewachsen ist und die Kickers trainiert hat. Das ist für mich nicht Tradition. Tradition sind wirklich verdiente Spieler und man kann mir nicht sagen, dass wir nur Geistesgestörte haben beim VfB. Sprich, da werden auch Spieler dabei sein, die den Managerposten adäquat besetzen können und einen höheren Schulabschluss als Realschule mal geschafft haben. Da fallen mir so Typen wie Förster ein, aber die wurden ja wirklich dann rechtzeitig schon verprellt, glaube ich. Und ja, auch in der Rolle des Präsidenten würde ich mir halt einfach einen anderen Typ erhoffen. Ja, einen charismatischeren Typen, der mit dem Verein viel mehr ja in Zusammenhang gebracht wird. Ja, das fehlt mir einfach beim VfB Stuttgart. Und das ist die einzige Hoffnung, die ich hätte bei einem Zweitliga-Abstieg, dass sich da was ändert. Dass der VfB entweder sagt, wir gehen all in hier mit unserem Tradition-Scheiß, ja, also setzen dann wirklich auf Tradition, oder wir verkaufen uns so wie andere Vereine und gucken, was der Daimler da losreißen kann an Kohle. Ja, weiß der Kuckuck, ob es da nicht im Hintergrund schon längst Gespräche gibt, dass Mercedes da konventioneller in das Fußballbusiness beim VfB eingreifen will, aber Stuttgart hat vielleicht Angst. Ich weiß, das sind Spekulationen meinerseits. Macht auch jetzt wenig Sinn. Ja, aber Fakt ist, dass der Verein Tradition vorgaukelt, aber so richtig kommt das nicht rüber wie Tradition. Ja, das ist für mich nicht wie bei den Bayern, wo die meisten Positionen von verdienten Spielern besetzt werden. Auch Dortmund fährt diese Schiene. Gladbach mit Abstrichen auch, aber geht auch so in die Richtung. Sind alles Vereine, die oben ganz oben mitspielen. Wer ist da noch zu nennen? Köln zum Beispiel fällt mir da auch ein, wo man auch mal versucht, Leute zu holen, die irgendwie mit dem Verein oder zumindest mit der Stadt ein engeres Verhältnis haben. Ja, sowas fehlt dem VfB total und da muss man natürlich ran. Ich mache mir aber auch unglaubliche Sorgen, wenn der VfB absteigen würde. Ich weiß nicht, ob den Stuttgarter dann so ein Schicksal drohen könnte wie 1860 München, ja, dass es dann wirklich komplett alles zusammenbröselt. Ich meine, Mercedes wird natürlich dann auch nicht mehr die Kohle reinpumpen, die sie vielleicht reinpumpen wollen würden, sollte der VfB in der ersten Liga bleiben. Gleichzeitig muss Stuttgart noch ein Stadion abbezahlen, die Einnahmen gehen drastisch runter. Ich habe jetzt irgendwas gelesen von, dass es 80 Millionen Euro kosten würde, wenn der VfB in Liga 2 müsste. Fragt mich jetzt nicht, wie sich das genau errechnet. Sollte das der Fall sein, dann wird es nicht ausreichen, einen Kostic und einen Timo Werner zu verkaufen. Da muss sich der VfB mehr einfallen lassen. Und ja, das kann natürlich dann ganz, ganz schnell gehen, dass du als Traditionsverein, der wir ja sein wollen, rucki zucki nicht nur eine, sondern zwei Etagen nach unten gehst. Und was das in der heutigen Zeit bedeutet, brauche ich euch nicht zu sagen. Ich glaube, wenn du da in der zweiten Liga länger als 2 Jahre verweilen musst, ist das eigentlich schon dein Todesurteil für die nächsten 10 Jahre. Also dir gelingt was ganz Spektakuläres so mit Jugendarbeit und so. Und da muss man natürlich auch nochmal den VfB hinterfragen. B-Jugend, Erster, überhaupt Jugendarbeit seit Jahren, das Steckenpferd für den VfB. Aber so richtig, ja, großen Erfolg können sie damit irgendwie nicht in der Bundesliga erzielen. Das schaffen zwar die Spieler, die beim VfB ausgebildet werden, aber dann leider bei anderen Vereinen. Ja. Tja, das ist so mein kleiner Wut-Podcast, möchte ich mal was schon sagen, oder meine kleine Brandrede in Richtung VfB Stuttgart, Spieler und Verein. Im Vorfeld habe ich so viele andere Gedanken gehabt, die ich jetzt alle vergessen habe. Aber vielleicht mache ich das Ganze ja vor dem letzten Spieltag auch nochmal. Ich hoffe, auch für alle Nicht-Stuttgart-Fans hat das hier irgendwie einen Mehrwert gehabt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben oder auf Twitter. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen vorletzten Bundesligaspieltag und ich drücke euren Clubs natürlich auch die Daumen, dass es noch mit dem ja, erwünschten Ziel was wird. Außer ihr seid Fans der Mainzer. Da muss ich euch enttäuschen. Da kann ich natürlich keine Daumen drücken.